Die Solidaritätskundgebungen zur Unterstützung der gerechten Sache der Koreaner fanden kürzlich in Venezuela statt. Veranstalter waren die Vaterlandspartei für alle und die revolutionäre Bewegung Tupamaro. An den Kundgebungen nahmen teil die Persönlichkeiten verschiedener Parteien und Organisationen und die Massen in Venezuela und der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DWK in Venezuela und die Botschaftsangehörigen. Dabei betonten die Redner, die Koreaner werden sicher in ihrem Kampf dafür den Sieg erringen, die Provokationsmachenschaften der USA für einen neuen Krieg zu vereiteln, die Souveränität des Landes und das Existenzrecht der Nation zu schützen und den sozialistischen Aufbau zu beschleunigen.